um die Opfer gering zu achten, die der eine oder der andere bei der Angliederung des Sudetenlandes an das Reich, bei der Eingliederung der sudetendeutschen Wirtschaft in die Reichsdeutsche nun hier und da zu bringen gezwungen ist. Das ist selbstverständlich, dass wir nicht ruhen, nicht rasten werden, um den Lebensstandard dieses Landes auf den Lebensstandard des Reiches heraufzuheben. Wir haben damals geglaubt, dass wir 1-2 Jahre nötig hätten, um die Arbeitslosigkeit in Österreich zu beseitigen. Sie ist nahezu schon beseitigt. Wir haben damals geglaubt, dass wir mit dieser oder jener Schwierigkeit monatelang oder jahrelang würden zu kämpfen haben. Und die Schwierigkeit gehört längst schon ins Reich der Vergessenheit. Niemand denkt mehr daran, niemand spricht mehr davon. Themen, über die vor 4-5 Monaten noch auf das Leidenschaftlichste debattiert und diskutiert wurde. Es wird dem Reich mit seiner Kraft und mit seinen ungeheuren wirtschaftlichen Möglichkeiten ein leichtes sein, in diesem Gebiet in ganz absehbarer Zeit die Arbeitslosigkeit zu beseitigen. Es wird dem Reich ein leichtes sein, durch seine starke Einflussnahme und vor allem durch zur Verfügung stellen seiner starken Finanzkraft, nun, die hier systematisch von der ehemaligen Prager Regierung zugrunde gerichtete sudetendeutsche Wirtschaft in kürzester Frist wieder aufzubauen. Nicht nur das, die großen Maßnahmen, die wir für das Reich bereits durchgeführt haben, die kommen hier sofort zur Durchführung. Autobahnen werden gebaut, Brücken werden gebaut, das Windrichelswerk wird aufgerichtet, ist schon aufgerichtet. Die nationalsozialistische Volkswohlfahrt wird auch bald hier zur Selbstverständlichkeit sein. Bald werden sudetendeutsche Arbeiter mit den Sonderzügen und Sonderschiffen unserer großen nationalsozialistischen Gemeinschaft Kraft durch Freude durch das Land und durch die Weltmeere kreuzen. Und mehr noch, nicht nur, dass sie nicht mehr Angehörige eines ihnen fremden und verhassten Staatswesens sind, Sie sind jetzt Angehörige einer großen Weltmacht.